Einmal führen wie Phineas Fogg in 80 Tagen um die Welt. Das werde ich heute hoffentlich, denn mit einem Heißluftballon geht's jetzt gleich ganz ohne Motor und ohne Propeller einmal der Sonne entgegen. Der Ballon will aufgebaut werden. Da müssen bei Andreas Hilscher die Gäste immer selber mit anfassen. Zuerst wird hier der Brenner auf den Korb gesetzt. Dann also eine Stunde in der fliegenden Bombe. Nein, das ist eines der sichersten Luftfahrzeuge. Und auch das erste, denn 1783 gab es den ersten Heißluftballonflug und zwar von den Gebrüdern Montgolfier in Frankreich. Hier so klingt wie das Höllenfeuer, ist die gelbe Butanflamme. Das ist ein Teamsport, also wir können hier nichts alleine ausrichten. Wir brauchen zwei Leute, die dann vorne die Hülle aufhalten. Wir stellen dann den Ventilator hier daneben und blasen die Hülle erstmal kalt auf. Dann fange ich an, in der Flamme reinzubrennen. Das heißt, die Luft wird da drin erwärmt, wird leichter, richtet die Hülle auf und zieht den Korb mit hoch. So, dann packen wir mal den Sack aus. Was? Och, du mein... Wir rollen ein bisschen Käse hier am Anfang. 28 Meter lang ist so eine Ballonhülle im ausgerollten Zustand. Mit einem dieselbetriebenen Ventilator wird heiße Luft hineingepustet, bis sich die Hülle langsam aber sicher aufrichtet. Dann steigt der Ballon. Wir warten mal noch so eine Viertelstunde, dann blasen wir an und dann sehen wir, ob wir ihn hochkriegen. Sagt unser Heißluftballonpilot Andreas Hilscher. Die Wartezeit gibt Gelegenheit, sich mal den Korb etwas genauer anzusehen. Das ist ein großer, dicker Weidenkorb, ungefähr 1,50 Meter breit und 1 Meter hoch. Platz finden da drin 6 Leute. Ein Korb dieser Größenordnung heißt Kuschelkorb, weil, wie Ballonpilot Andreas sagt, 6 Menschen reinpassen, von denen dann mindestens 3 die Beine anziehen können, ohne umzufallen. Auf geht's! Jeder an seinem Platz, jeder seine Handgriffe und ab jetzt geht's nach meinem Kommando. So, der Ventilator läuft auf vollen Touren. 4 Mann sind nötig, um die Luftballonhülle offen zu halten. Die füllt sich langsam jetzt erst mit kalter Luft. Dann kommt der Brenner dazu. Ist gerade eben noch wie ein Stoffschlauch aussah, wird langsam aber sicher zum Heißluftballon. Immer wieder Gas, bitte! Nach gut 3 Minuten hat sich der Heißluftballon fast aufgerichtet. In dem Heißluftballon von Andreas Hilscher könnte ohne Probleme wohl auch ein Einfamilienhaus mit Vorgarten Platz finden. Geht da ein Korb ran und zügig einsteigen, ihr habt alles dabei jetzt. Es gibt Momente, da ist man froh, eine Glatze zu haben. Da können wenigstens keine Haare verbrennen. Hier mit dem Gasbrenner ungefähr 30-40 cm über unseren Köpfen. Leine los! Ahoi! Mal ein bisschen wackeln noch, weil wir müssen erstmal die Geschwindigkeit des Windes annehmen, ist ja klar. Die Menschen werden immer kleiner, kleiner und die Autos werden immer kleiner und kleiner und die Bäume werden immer kleiner und kleiner. Ciao, bis morgen! Da schweben wir sanft. Hinter uns der Stürmtaler See, Richtung Muldental. Vor uns jetzt Großpösner, wir werden also hier den Pösner Park fahren. Ganz hinten am Horizont sind die Höhburger Berge. Irgendwo weiter rechts ist der Kollen. Abgesehen von den gelegentlichen Gasbrennerstößen ist es hier oben völlig ruhig. Wie kommt man eigentlich zum Ballonfahren? Wird man da irgendwie angefixt oder? Vom Leben sozusagen, ja. Ja, also machen wollte ich das schon lange, eigentlich so in den 90er Jahren, aber da hat mir die Firma im Prinzip keine Zeit gelassen dafür. Und irgendwann kommt man dann mal im Leben an so einen Punkt. Man sagt, man müsste einfach mal was völlig Neues machen. Und da bot sich dann die Möglichkeit. Pilotenschein gemacht, Ausrüstung gekauft, erstmal einen kleinen 3000er und dann damit Stunden gefahren. Das ist eigentlich das Beste, was ich in meinem Leben bisher geschafft habe. So langsam legt sich hier die Anspannung, zumindest meine. Und es ist einfach nur schön. Andreas, als erfahrener Ballonpilot, hat man überhaupt eine Möglichkeit, die Richtung zu beeinflussen? In begrenztem Maße kannst du beeinflussen, wenn du weißt, in welcher Höhe welche Strömung herrscht und die Höhe einfach nachher aufsuchst. So ist gut eine Stunde nach dem Start auch schon wieder Zeit für den Landeflug ins Maisfeld fest, okay? Dann alles im Korb lassen. Wenig bedeckt mit Maissamen, sind wir gut eine Stunde und 20 Kilometer später in einem Maisfeld gelandet. Als therapeutische Maßnahme gegen Höhenangst taugt so eine Heißluftballonfahrt auf jeden Fall. Und auch die gut 180 Euro pro Nase, die für eine solche Ballonfahrt fällig werden, die sind eigentlich ganz gut investiert. Denn so eine Ballonfahrt, die vergisst man, glaube ich, nicht so schnell. Diesen Beitrag im Internet noch einmal hören oder herunterladen, das geht unter nachgehakt.blogger.de. Blogger mit Doppel-G.